Kundgabe 2388b. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.06.1942. Kommendes Ereignis. Eingriff Gottes. Notzeit. Wenige Menschen nur werden Nutzen ziehen für ihre Seelen aus diesem Ereignis, das sich in kurzen Abständen dreimal wiederholen wird. Es wird die Menschen der Denkfähigkeit berauben, denn es ist so gewaltig, dass jegliche Überlegung schwindet und alles in ein wüstes Durcheinander gerät. Nur seine Kinder behütet der Herr offensichtlich, denn er benötigt sie nachher zum Wirken für ihn. Die zuvor zu ihm beten voller Vertrauen, um Kraft und Stärkung, denen wird er auch Kraft und Stärkung zugehen lassen, so sie diese benötigen. Und ob es auch scheinet, als wäre alles verloren, er lenkt alles Geschehen und weiß, weshalb er ein solches Unglück über die Menschen kommen lässt. Und er wird es auch beenden, so es an der Zeit ist. Die Kraft des Glaubens soll sich erzeigen in der Zeit nachher. Denn für jene, die gläubig sind, bedeutet dieses Ereignis eine Bestätigung des göttlichen Wortes. Und mit vollster Sicherheit und Überzeugung treten sie dann ein für den Glauben. Und sie werden unüberwindbar sein. Je weniger irdischer Besitz die Menschen belastet, desto empfänglicher werden sie sein für das göttliche Wort. Und darum zerstört Gott das, was ihnen hinderlich ist, auf dem Wege zur Höhe. Es wird unvorstellbares Elend nachher sein unter den Menschen, und doch könnten sie sich dieses selbst verringern, durch ihren Willen, einander zu helfen. Und jede werktätige Liebe am Nächsten segnet Gott. Und er hilft den Menschen, die irdische Not zu ertragen. Denn was Gott nimmt, das kann er auch wieder geben, so es der Mensch benötigt. Doch sein Herz soll sich lösen davon. Er soll im irdischen Besitz nicht das Wichtigste auf Erden sehen, sondern er soll erkennen, dass dieses nichtig und vergänglich ist. Aber die Verbindung mit Gott, das allein kraftspendende und trostgebende Mittel ist, um das schwerste Leid ertragen zu können. Es ist dieses Geschehen bestimmt seit Ewigkeit. Soll es doch die letzte Rettungsmöglichkeit sein für zahllose, auf falschem Weg wandelnde Menschen, die nur dem irdischen leben und daher aufgerüttelt werden müssen, um ernstlich über den Zweck und das Ziel des Erdenlebens nachzudenken. Doch es wird nur ein geringer Teil Nutzen daraus ziehen. Die anderen aber werden mit verstärktem Eifer sich die alten Lebensverhältnisse wieder schaffen. Und es wird ihnen ein jedes Mittel recht sein, sich irdischen Besitz wieder zu erwerben. Und das ist die Zeit, wo diesem Beginnen das Wort Gottes entgegengesetzt werden soll, wo sich die Menschen scheiden werden in solche, die alles hingeben, um nur Gott treu bleiben zu können, und solche, die alles verwerfen, was geistig ist, dagegen die Welt mit ihrem Besitz begehren, mit erhöhtem Verlangen. Und es kämpfen nun offensichtlich die Kräfte des Lichtes gegen die Mächte der Finsternis. Amen.